So, Leute. Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Ich kenn die Hut wie meine Westentasche. Ich wusste, was ich machen musste, wenn ich nichts zu essen hatte. Zu fünft in einer Drecksbaracke. Alles ist die Sekte und der Rest war Latte. Weil dieses Leben ist nicht lustig und nicht weich wie Beton. Man musste Scheiße bauen, um aus der Scheiße zu kommen. Ich mein da, wo der Himmel immer schwarz ist. Wo man am Arsch ist, ein falscher Schritt und dann war's es. Da, wo man nichts mehr erwartet. Der Platz an der Sonne sind die Lichter der Straße. Wenn du Scheiße laberst, triffst dich ne Gerade. Auf jedes krumme Ding folgt gewiss eine Strafe. Doch dieser Mann hat keine Zeit für eure Faxen. An der Scheiße kann man eingehen oder wachsen. Wenn du ne gelbe Blume siehst, die den Zement durchbricht, dann denk an mich, was ändert dich? Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Zwischen Kreuzberg und Lichtenberg. Da, wo man all diese Geschichten hört. Da wächst ne gelbe Blume aus dem Dreck. An einem Fleck, an dem sonst keine Blume wächst. Keiner beachtet sie, alle trampeln drauf. Doch sie gibt nicht auf. Was die Rose kann, das kann sie auch. Wir kämpfen, bis wir irgendwann mal Pusteblumen sind. Und wir warten auf den Wind. Alle Hände hoch, komm schon. Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Yeah. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen wie Löwenzahn. Yeah, was los, Nelly? Kennt ihr den noch? Kennt ihr den noch? Alle mitmachen. Yeah, schmeißt die Puffis durch den Club und schreibt boah, boah. Winkt mit eurem Schmuck und schreibt boah, boah. Ich trag die Maske im Club und schreibt boah, boah. Yeah, Homie, hör mir zu. Ich schmeiß mit Geld, weil's der Braut gefällt. Ich kann's mir leisten, weil ihr Mann mein Tape bestellt. Ein Hotel mit Minibar ist ne ganz andere Welt als Party auf dem Splash und am Penn im Zelt. Ich penn im Wasserbett mit Eva und Jacqueline. Sie wollen sich was dazu verdienen, auf den Knien. Wenn wir die dicken Scheine aus der Potte ziehen, kriegen alle Frauen sofort harte Nippel im Bett. Ich will einen 100-Euro-Schein mit meiner Fresse. Irgendwann bin ich so reich, dass ich euch alle vergesse. Da bin ich so groß, dass ich auf euch runterspuck. Bis dahin bin ich wie Haki im Club. Schmeiß die Puffis durch den Club und schreit Bo, Bo. Fink mit eurem Schmuck und schreit Bo, Bo. Ich trag die Maske im Club und schreit Bo, Bo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit Bo. Schmeiß die Puffis durch den Club und schreit Bo, Bo. Fink mit eurem Schmuck und schreit Bo, Bo. Ich trag die Maske im Club und schreit Bo, Bo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit Bo. Ich trag im Club meine Maske, keine Krone. Frauen mit süßen Titten bedienen oben ohne. Ich bin auf Koks von der Nase bis ins Bein. Doch glaub mir, mein Freund, da passt noch mehr rein. Ich hol die Schwarze an meinen Tisch und lass sie tanzen. Mich stell in Jim Beam, lass sie ne Nase ziehen. Ich bin so paranoid und durchsuche ihren Arsch nach Wanzen. Frauen kriegen davon harte Nippel in Berlin. Oder Geld in ihrem Slip mit Champagner voll gekippt. Ich nehm noch einen Trip und zieh mit. So geht das ab, du fickst sie alle, wenn du Geld hast. Ich hab es, guck, ich schmeiß mit Puppies im Club. Schmeiß die Puppies durch den Club und schreib Bo, Bo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit Bo, Bo. Ich trag die Maske im Club und schreit Bo, Bo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit Bo. Schmeiß die Puppies durch den Club und schreit Bo, Bo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit Bo. Ich trag die Maske im Club und schreit Bo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit Bo. Was geht ab, Berlin? Ich weiß nicht. Wenn ihr schon mal auf einem Konzert von mir wart hier in Berlin, dann wisst ihr wahrscheinlich, weil ich es immer wieder sage, was für eine große Ehre mir das ist, jedes Mal, wenn ich in Berlin spiele. Das ist wie Heimat, das ist wie Heimat. Ich liebe euch alle hier, ohne Spaß. Ob ihr mich liebt oder nicht, ich liebe euch schon alleine dafür, dass ihr Berliner seid, wenn ihr Berliner seid.

wir alle zusammen testen jetzt mal beim nächsten Song, wie das Publikum singt. Ich hab, was ich gehört habe, war gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kann auch an mir und meinen Ohren gelegen haben. Keine Ahnung, Leute, es muss ja nicht jeder singen können, oder? Ist ja okay. Ist doch okay, wenn ihr nicht singen könnt, ist doch okay. Ey, Leute! Soll ich euch meine Geschichte erzählen? Okay. Yeah. Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Schminken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, Ficken auf dem Weiberklo. Flatrates auf dem 56, die Kila-Shots einfach so. Sag, wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Leute, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Mama macht die Augen auf. Aha, komm! Zeig mir meine Flausen aus. Ich will so gern erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Die Augen auf, doch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeit was tun, Der kleine Justin war nicht gerade ein Wunschkind, doch seine Mama ist der Meinung, abtreiben gleich umbringt. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs von klein auf im Heim auf. Doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass das nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemals 18 wird, kann man nur wenig hoffen. Denn er raucht mit 6, kifft mit 8 und war mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Mama macht die Augen auf. Aha, komm! Zeig mir meine Phasen aus. Ich will so gern erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Hey! Papa macht die Augen auf. Noch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten was tun. Genau. Ein Kind zu erziehen ist nicht einfach, ich weiß das. So hast du immer was zu tun, auch wenn du frei hast. Pass immer auf, du musst dein Auge auf dein Balk haben. Am besten lässt du seine Glocke um den Hals tragen. Kinder sind teuer, also musst du Geld machen. Du musst Probleme erkennen, sie aus der Welt schaffen. Du musst zuhören in guten und in miesen Zeiten. Du musst da sein, du musst Liebe zeigen. Wer Kinder macht, der hat das so gewollt. Doch sobald es ernst wird mit der Erziehung, habt ihr die Hosen voll. Wie viel mehr kann die Jugend in Deutschland vertragen? Hört zu, wenn eure Kinder euch jetzt was sagen. Und das geht, hey! Mama macht die Augen auf. Aha, komm! Zeig mir meine Flausen aus. Ich will so gern erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Hey! Papa macht die Augen auf. Yeah. Doch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeit was? Und nochmal, komm! Mama macht die Augen auf. Mir meine Flausen aus. Ich will so gern erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Hey, Papa macht die Augen auf. Noch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeit was? Fritz und 20 Jahre Fritz. Sido. Live in der Kolumbiahalle. Ich hab mich geirrt. Ich hab mich geirrt, ihr singt wie die Engel. Ihr habt alle Engelstimmchen. Ihr seid alle weiter im Recall. Ey, übrigens, herzlichen Glückwunsch mal an Fritz, ne? 25 Jahre lang, Fritz. Ein Radiosender, der sich nicht unbedingt an so Radiosenderkonventionen hält. Der auch mal Sido spielt. Wenn er da singt. Ich hab schon gehört, auf den Song wartet ihr heute, ne? Ey, das ist übrigens DJ Desu, meine Damen und Herren. Aha, yeah. Das kann er. Berlin. DJ. Alle Arme nach oben. Hier unten, da oben, alle Hände hoch. Desu, gib ihm. Desu, was geht ab? Bugatti, Dicker. Esti, was geht ab? Alles chemisch. Ey, Berlin, was geht ab? Fritz, herzlichen Glückwunsch. Ich sag meinem Sohn, es gibt keinen Preis ohne Fleiß. Weiß sich jeder um den Thron und die Millionen reißt. Doch ich kenne keinen, der aufs Klo geht und Kohle scheißt. Außer die Kardashians und dieser Robert Geist. Deutsche Rapper machen Kindergarten. Kommen bei den Klingeln und verstecken sich wie Implantate. In der Tat, doch bevor ihr Rapper seid, wird voll die Rockstar. Denn ich bin voll die Opfer, wie Olli Pocher. Ihr habt die Muskeln immer angespannt. Aber für meine Zunge brauch ich keine Handelbank. Ich bin ein Mann, ich esse am liebsten Steak zum Steak. Ich mach aus den Hateful Eight die Game Parade. Sag mal, wo kommen wir denn dahin, wenn alle Blocks machen? Lasst euch doch von Bibi vor der Cam auf den Kopf kacken, ihr Affen. Ich bin der Direktor vom Zoo. Deutschrap schreibt man au! Ich mach, was ich will, denn ich hab Eier aus Stahl. Hier hat keiner ne Wahl, ich bin kein Barmann. Ich geb'n Fick auf die scheiß Kommentare, denn die kommen einfach nicht klar. Lass die labern. Ich bin nie wieder sparsam. Muss nie wieder hadern. Ich fühl mich gut, ich lass das Licht an beim Sex. Ich bin nicht ganz perfekt, aber nah dran. Ich lass den Rauch aus der Lunge, trag ein Lächeln im Gesicht. Esse aus deiner Nummer zu fast echt jedem Gericht. Mache Session mit der Klick, Digga, Standard bei uns. Nimm mein Leben wie gewohnt von der Hand in den Mund. Leute sagen zu mir, Bruder, hau doch bitte mal was raus. Aber ich chill auf der Couch, mach sie die Titten deiner Frau. Bald geht's wieder auf Tour, ein paar Tickets im Verkauf. Alter, ich komm auf die Stage und all die Bitches rasten aus. Was geht ab, alles klar, ja normal und bei dir. Erst wird hart generiert, damit smart investiert. Mach weiter wie gewohnt, damit die Scheiße sich auch lohnt. Und vielleicht merk ich bis 30 die Millionen. Doch mal sehen, was passiert. Fehler passieren, du musst regenerieren. Deshalb durchdreht ich ein paar Türen, um meine Pläne zu vollführen. Ich weiß, alle meine Leute hier verstehen, was ich mein. Auch wenn es morgen schon vorbei ist, dann was wenigstens Geiles geht. Ich mach, was ich will, denn ich hab Feier auf Start. Hier hat keiner ne Wahl, ich bin kein Barmann. Ich geb nen Fick auf ihr scheiß Kommentar. Denn die kommen einfach nicht klar, lass die labern. Ich bin nie wieder sparsam. Muss nie wieder hadern. Ich fühl mich gut, ich lass das Licht an beim Sex. Ich bin nicht ganz perfekt, aber Nader. THC in den Adern. Abhängen wie Tarzan, den ganzen Tag lang. Lass sie labern, die haben andere Probleme. Ich bleib weiter ignorant mit der Hand an meine Penis. Ich bin dankbar für dieses Leben und ich weiß, wie schnell vorbei sein kann. Genau aus diesem Grund steht heute Filet auf meinem Speiseplan. Gib alles, was ich hab für die Familie und die Crew. Ey, und außerdem gehört ein bisschen Risiko dazu. Aber ich mach, was ich will, denn ich hab Feier auf Start. Hier hat keiner ne Wahl, ich bin kein Barmann. Ich geb nen Fick auf ihr scheiß Kommentar. Denn die kommen einfach nicht klar, lass sie labern. Ich bin nie wieder sparsam. Muss nie wieder hadern. Ich fühl mich gut, ich lass das Licht an beim Sex. Ich bin nicht ganz perfekt, aber DJ, that's you. Und alle jetzt. Was? Genau. Aber das geht noch lauter, Berlin. Kommt schon alle zusammen. Jetzt. Genau. Und einmal noch. Alles so laut, wie ihr könnt. Desu, Dicker. Merkst du, die haben Bock auf Hip-Hop hier wieder? Richtig Bock haben die, glaube ich. Wie fandet ihr die anderen so? Bevor ihr hier waren? Mir ein bisschen was angeguckt. Ich fand das durchwachsen. Also gut und scheiße. Aber habt ihr Bock auf Hip-Hop jetzt? Okay, ich merk schon, ihr wollt. Ich bin jetzt ein Goldjunge. Mit Goldplatten, Gold, Otto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war noch längst nicht alles. Ich bin glücklich, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ja, yeah, ich bin jetzt ein Goldjunge. Mit Goldplatten, Gold, Otto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war noch längst nicht alles. Ich bin glücklich, ich bin zurück. Nein, ich bin jetzt ein Platinmann. Und ihr werdet mich nicht los, solange ich atmen kann. Mittlerweile habe ich mehr Punk, als ich vertrage. Doch unterm Strich bin ich nur ein Junge von der Straße. Alle Hände hoch. Ich bin kein Gangster, kein Killer, ich bin kein Didi. Ich bin nur ein Junge von der Straße. Ich bin nicht böse, ich tanz nur ab und zu auf der Reihe. Doch ich pass auf, dass ich verhältnismäßig sauber bleibe. Ich hab ne weiße Weste, okay, vielleicht hat sie Flecken. Ich bin ein Ghetto-Kind mit Bierfahne und Adilett. Ich bin ein asozialer Proll und Polet. Einer, den sie nicht mehr wollen beim Komet. Weil ich zu gerne das ausspreche, was keiner sagt. Weil keiner Eier hat, ich hab die alte Leier satt. Manchmal gehen die Pferde mit mir durch bis nach Japan. Dann schrei ich rum und hau mir auf die Brust wie Tarzan. Dass du mir dann dumm kommst, wär nicht ratsam. Es sei denn, du willst ab sofort jeden Tag zum Arzt fahren. Ich bin ein Killer, doch ich lass mir nicht alles gefallen. Ich bin kein Killer, doch wenn's sein muss, dann mach ich dich kalt. Ich steig ein, Ellbogen aus dem Fenster. Ich bin ein Straßenjunge, ich bin kein Gangster. Ich bin kein Gangster, kein Killer, ich bin kein Dieb, ich bin nicht grundlos böse. Ich bin nur ein Junge von der Straße. Es fängt schon in der Schule an, der Lehrer redet, ich schlafe. Es war ihm sowieso lieber, wenn ich mal nix sage. Er hat geredet von Pythagoras und Parabel. Ich sagte, wenn das Drogen sind, will ich ein paar bestellen. Er hat erzählt, dass er viel weiß, weil er viel reist, viel liest, viel schreibt. Er sagte, er bringt uns das Leben bei, er wüsste, dass es hart ist. Und ihr sagt, ich geh zum Arzt, einfach so aus reiner Höflichkeit. Doch er sagt mir, dass ich komme, wurde höchste Zeit. Er redet vom Psychosen und meinem zersetzten Magen. Dabei wollte ich doch nur ein paar Tabletten haben. Er will, dass ich alle meine Lasten aufgehe. Nicht mehr guckst, kiffen und saufen, weil ich da draufgehe. Er sagt, ich müsse auf ihn hören, weil er ein Arzt ist. Und ihr sagt, sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nichts. Dein Versuch, mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es weht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht. Hier kommt schon alle Hände hoch jetzt. Berlin! Alle Hände hoch, ihr da oben auch. Ob ihr Hip-Hop mögt oder nicht, alle Hände hoch, komm. Yeah. Got to get this money, I don't really get to sleep long. I need enough money to spend, enough money to give, yeah. Ich muss ackern, muss ackern, ackern. Ich muss hassen, muss hassen, hassen. Ich muss ackern, muss ackern, ackern. Yeah. Auto, MV in die Welt raus, ich geb Geld aus. Lederjacke von LV in hellblau. Charlotte gefällt's, wenn ich ihr Pelz kauf. Und aus dem Schlipper deiner Frau kannst du ein Zelt bauen. Ich geb noch immer einen Tick drauf, wenn du hatest. Ich seh alles positiv, außer ein AIDS-Test. Scheiß mal auf Beat, ich lass die Waffen im Schatten. Bin ein erwachsener Mann, aber ich pass mich nicht an. Nein, wir sehen die Sterne und wir greifen danach. Und weiß ich nicht mehr weiter, frag ich Jägermeister um Rat. Rapper klettern für ein paar Klicks, die Fans noch weiter in Arsch. Ich weiß, wer es war, er hat noch Scheiße am Bart. Wenn ich euch sehe, muss ich mich fremdschämen. Fahrt in die Hölle, ihr könnt gerne mein Bitch nehmen. Ich scheiß auf dich und deine hässliche Begleitung. Komm her, mach wachsen und der Rest steht in der Zeitung. Kennt ihr den noch? Alle mitmachen jetzt. Mein Block, mein Block, mein Block. Und nicht Blumentopf, sein Block. Alle, mein Block, mein Block, mein Block. Und nicht Heckler und Kopf, sein Block. Familienhaus, lass mich aus. Weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Block weiß es jeder. Wir sind Stars, hier krieg ich alles. Ich muss hier nicht mal weg. Wir haben Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen. Also kannst du wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine Nutte. Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. Drauf geschissen, ich werd auch also grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend. Meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum zehnten. Kommt schon alle. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, mein Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Aha. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum zehnten. Ich höre euch nicht, warte mal. Meine Stadt, mein Bezirk, mein. Mein Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein. Nee, warte mal, ganz kurz. Leute, um euch hier unten mache ich mir keine Sorgen. Bei euch läuft 100%. Diese rote 100 mit zwei roten Strichen drunter. So ist bei euch. Aber die Leute da oben. Die Millionen da oben waren wegen Milliarden hier. Wegen Leonidas wart ihr hier.

Vorurteile, Missgunst, Ignoranz und Fremdenhass. Ist schon erstaunlich, was die Dummheit mit den Menschen macht. Ich weiß, du kannst mich hören, aber kannst du mich verstehen? Wo ist die Hoffnung hin? Ich hab sie lang nicht mehr gesehen. Es gibt immer einen Weg, daran glaub ich. Alle kehren's unter den Teppich, doch ich trau mich. Es wird Zeit, dass es endlich jemand ausspricht. Es ist traurig, ja, traurig, aber wahr. Du da, alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist irgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu wahr. Es ist zu wahr, yeah, zu wahr, um schön zu sein. Kannst du mir sagen, dass das alles schon in Ordnung ist? Dass die Welt okay ist, so wie sie geworden ist? Kannst du mir sagen, dass die Zeiten hier gerecht sind? Wenn vor deinen Augen dein Zuhause einfach wegschwimmt? Wenn man vor lauter Hunger lang schon nicht mehr Hunger sagt? Kein Tropfen Wasser und kein Schatten hat bei 100 Grad. Jeder Fanatiker und jedes Kind eine Waffe hat. Und das im Namen von dem, der uns alle geschaffen hat. Oder Flüchtlinge, die Kurs nehmen auf Gartenläden, aber nie mehr in ihrem Leben meinen Hafen sehen. Wenn in Indonesien über Tausenden das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Vögel voll mit Öl oder Plastik im Bauch. Immer wenn ich diese Bilder sehe, raste ich aus. Ich meine, ich weiß, du kannst mich hören, aber kannst du mich verstehen? Wo ist die Hoffnung hin? Ich hab sie lang nicht mehr gesehen. Es gibt immer einen Weg, daran glaub ich. Alle kehren's unter den Teppich, doch ich trau mich. Es wird Zeit, dass es endlich jemand ausspricht. Es ist traurig, ja, traurig, aber wahr. Du da, alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist nirgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu wahr. Es ist zu wahr, yeah, zu wahr, um schön zu sein. Es gibt immer einen Weg, daran glaub ich. Alle kehren zurück an Teppich, doch ich trau mich. Es wird Zeit, dass es endlich jemand ausspricht. Es ist traurig, ja, yeah, traurig, aber wahr. Du da, alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist nirgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu wahr. Es ist zu wahr, yeah, zu wahr, um schön zu sein. Und ich kann meine Hände auch nicht in Unschuld waschen. Aber wer von uns kann das schon? Ich weiß, es ist nicht immer einfach, ein guter Mensch zu sein. Aber ich glaube, es kommt auf den Versuch an. Also Berlin, lass es uns versuchen. Alle Hände hoch. Wir machen nur so. Spart die Kräfte. Schön. Sehr schön. Ist ein Haufen Scheiße, wem sagst du das? Ich könnte kotzen, wenn ich sehe, wie viel Spaß du hast. Geld macht nicht glücklich, nein, sie hassen dich. Doch für mich reichen deine Waffen nicht. Mir egal, wie krass du bist. Mein Erfolg, mein Respekt und meine Fans. Sieh es ein, alles meins, du kriegst nicht einen Cent. Doch Menschen werden böse, wenn sie abgebrannt sind. Deshalb lasse ich mir ein Auge in den Nacken pflanzen. Du weißt ja nie genau, was das Schicksal für dich plant. Vielleicht denkst du an nichts Böses und wirst überfahren. Ich schreibe mein Testament jetzt, ihr könnt es live verkünden. Doch bevor ich gehe, bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Das ist mein letzter Wille, nur falls ich morgen gehen muss. Vielleicht hau ich morgen ab und rauch ein Horn mit Jesus. Das ist mein Testament, ihr könnt es live verkünden. Doch bevor ich gehe, bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Das Man ist weiß mein ja letzter nie. Wille, nur falls ich morgen schon vorbei muss. Sein. Vielleicht hau ich morgen. Vielleicht kommt ihr mich morgen schon holen. Das ist mein Testament. Egal, ich hab mein Testament geschrieben. Hier hört's euch an. Bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Ich hab mit ganzer Kraft versucht, ein guter Mensch zu sein. Doch es war wohl an der Zeit, Gott holt mich endlich heim. Ich hab meinen Frieden gefunden, er hat mir Flügel geschenkt. Ich kann es spüren, wenn ihr an mich denkt. Ich guck euch zu, ich kann euch sehen von hier. Bitte verbergt eure Tränen vor mir. Ich wär jetzt auch gern bei euch, doch bitte bleibt da. Lebt euer Leben, wartet einfach auf den einen Tag. Und Mama, bitte wein nicht, du weißt, es macht mich traurig. Kümmer dich um meine Schwester, du weißt, sie braucht dich. Ihr bekommt mein halbes Konto, ihr seid jetzt reich, Mom. Die andere Hälfte bekommt mein Sohn, er soll es leicht haben. Peter kriegt weiterhin die Hälfte meiner Einnahmen. Du bist jetzt Papa, kauf deinem Kind einen Formel-1-Wagen. Meine Frau bekommt das GEMA-Geld und mein Herz, hört ihr? Ich will's nicht mitnehmen, es gehört ihr. Und meine Ex-Chefs, Spectre, Halil und Speiche. Bitte macht ne goldene Statue aus meiner Leiche. Die Sekte kriegt meine Preise, Alba kriegt nix mehr. Es ist es mir nicht schwer. Flair bekommt meine goldene Platten. Egal was alle sagen, du standst nie unter meinem goldenen Schatten. Harry kriegt mein Loft, denk an mich im Kindle-Turn. Und ey, wir sehen uns wieder, ich weiß, alles hat seine Zeit. Genießt das Leben, hab Freude an jeder Kleinigkeit. Denkt an mich, denkt zurück an die verrückte Zeit. Wenn ich noch einen Wunsch frei hab, dann wünsch ich, dass ihr glücklich seid. Das ist mein letzter Wille, nur falls ich morgen gehen muss. Vielleicht hau ich morgen ab und brauch ein Horn mit Jesus. Das ist mein Testament, ihr könnt es live verkünden. Doch bevor ich geh, bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Das ist mein letzter Wille, nur falls ich morgen gehen muss. Vielleicht hau ich morgen ab und brauch ein Horn mit Jesus. Das ist mein Testament, ihr könnt es live verkünden. Doch bevor ich geh, bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Ich hab mit ganzer Kraft versucht, ein guter Mensch zu sein. Doch die Menschen waren nicht immer gut zu mir. Ich hab nicht vergessen, euch ins Testament zu schreiben. Hier im Anhang mit Scheiße auf Klopapier. Wo waren meine Verwandten, die Onkel und Tanten? Gab es Probleme, taten sie, als wenn sie mich nicht kannten. Ihr kriegt mein Konto mit schönen Grüßen. Ach und bitte küsst das Foto von meinen schönen Füßen. Alle, die mich hinterrücks gefickt haben, bekommen nichts, nur die Reste aus meinem Dickdarm. Wenn es Pisse regnet, guckt nach oben, denn ich flieg da. Ich wünsch euch nichts Gutes, ich hoffe, ich seh euch nie wieder. Das ist mein letzter Wille, nur falls ich morgen gehen muss. Vielleicht hau ich morgen ab und rauf ein Horn mit Jesus. Das ist mein Testament, ihr könnt es gleich verkünden. Doch bevor ich geh, bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Das ist mein letzter Wille, nur falls ich morgen gehen muss. Vielleicht hau ich morgen ab und rauf ein Horn mit Jesus. Das ist mein Testament, ihr könnt es gleich verkünden. Doch bevor ich geh, bitte Gott, vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Ich hab viel Scheiße gemacht. Ach, egal. Egal. Weißt du was? Amen. Alter. Berlin, habt ihr noch Bock? Ich weiß, nach dem Song weiß ich immer nicht, wie ich die Leute wieder zurückkriegen soll. Alle so traurig, immer so traurig. Wegen Testament und dann heulen die immer alle, Sido, bitte stirb nicht, was soll das mit Testament? Und dann sag ich immer, macht euch keinen Kopf, der Himmel kann noch ein bisschen warten, Alter. Und ihr könnt gerne ein bisschen mitsingen jetzt alle, okay? Ihr da oben auch, zeigt wieder, was ihr könnt. Der Text ist einfach. Wir alle hin, alle hier, komm! Guck mich an, siehst du das? Ich bin cool, dies und das. Ich freu mich in Riesenhass. Ich mach das hier für die Leute, die das hier lieben lassen. Mich einfach in Frieden, wenn ihr Sido hast. Guckt aus, ich bin ein gemachter Mann. Guck, was ich erreicht hab. Eigentlich könnte man sagen, so wie es ist, reicht das. Aber es reicht nicht, nein, ich kann nicht bescheiden sein. Ich will so vieles noch erleben vor dem Greisenheim. Ich will den Jackpot im Lotto gewinnen und damit alle meine schiefstehenden trockene Bild. Ich will heil und frei sein, wie eine Flocke im Wind. Ansonsten schrei ich wie ein bockiges Kind. Und dann wird wieder endlich. Ich hab schon viel erledigt, doch ich hab noch so viel vor. Und ihr alle guckt mir dabei zu auf euer Monitor. Bis sie mir irgendwann das große Licht ausschalten. Doch der Himmel muss es erstmal ohne mich aushalten. Yeah. Ich ruf es nach oben. Was? Der Himmel soll warten. Kommt sie an. Denn ich hab noch was vor. Und ihr? Der Himmel muss warten. Yeah. Wenn alles vorbei ist, nimm mir den Atem. Doch noch bleib ich hier. Und ihr? Der hab mich noch nicht gehen lassen. Nimm dir doch lieber diese Emos, die ihr Leben hassen. Ich bin noch lange nicht fertig, es fängt noch gerade an. Ich hab am Sack doch gerade mal Haare dran. Drei Stück, ich will meinen Sohn wachsen sehen. Ich will eine Tochter und dann nach 9 Monaten von mir aus gleich nochmal. Ich will ein Haus, ein Affen und ein Pferd. Lass mich machen, all das werde ich schaffen und noch mehr. Ich will Karriere machen, ich will noch weiter hoch. Ich will in China mal einen Hund kosten, einfach so. Ich will nach Las Vegas, alles was ich hab auf Rot. Haus weg, Pferd weg, Klappe zu, Affe tot. Ich will zur Ruhe kommen, kein Streit, kein Stress. Vorausgesetzt, dass man mir noch ein bisschen Zeit lässt. Wenn ich dann fertig bin, hol mich nach Hause. Doch bis dahin kommst du gut ohne mich aus. Und ich sing Halleluja. Ich ruf es nach oben, was? Der Himmel soll warten, yeah. Denn ich hab noch was vor. Und ihr? Der Himmel. Wenn alles vorbei ist, nimm mir den Atem. Doch noch bleib ich hier. Oh yeah. Der Himmel soll warten. Und alle jetzt. Oh, oh, oh. Wie bitte? Ich höre euch nicht, Berlin. Da geht noch was. Alle. Oh, oh, oh. Ihr müsst es richtig aus den Eiern hochdrücken. Komm. Oh, oh, oh. Alle, auch die Weiber hier. Kommt schon. Oh, oh, oh. Okay, wir probieren mal eine Sache aus. Wir trennen den Raum in zwei Hälften. Das ist eine Seite und das ist eine Seite. Du bist auf der Seite, du auch auf der Seite. Ihr seid mit mir. Ades und Gwen, ihr seid auf der Seite. Und ich teste mal. Ihr da oben, ihr trennt euch auch. Ne? Das ist eine Seite, das ist eine Seite. Gucken wir jetzt mal, welche Seite lauter ist. Ihr fangt an. Kommt schon, alle. Soll das alles gewesen sein? Kommt schon! Und ihr jetzt. Geh, übernimm du die Seite. Ich hab nichts gehört. Ihr jetzt. Killer-Seite. Schöne, laute Seite. Komm. Das wär's jetzt. Berlin, meine Seite. Jetzt sing mit mir. Noch lauter. Von ganz unten. Nicht mal Taktgefühl, die Seite. Ihr jetzt. Kommt schon, es geht aber noch ein bisschen lauter. Alle da oben. Sehr schön. Meine Seite jetzt. Es wird lauter. Nochmal alles geben jetzt. Jede Seite einmal noch jetzt. Ihr. Und gebt ihr nochmal alles jetzt. Kommt schon. Hey Berlin, kommt jemand von euch hier aus dem Märkischen Viertel heute Abend? Im Ernst, der eine da hinten, ganz alleine aus dem Märkischen Viertel hergefahren mit der Bahn. Aber U8 fährt durch, ne? Hast du Glück, U8 fährt durch. Oder? Fährt doch durch bis Luftbrücke, oder nicht? Nee, fährt bis Kotti. Ah, bis Kotti und dann U6 bis Luftbrücke. Nee, U1, glaube ich. U1? Oder obwohl U1 und dann U6, stimmt. Welche fährt man denn? U6, ne? Fährt man bis Luftbrücke, ne? Seid ihr alle mit dem Auto gekommen, oder was? Ey, kennt ihr eigentlich die Ostboys? Kennt jemand die Ostboys? Die sind heute hier. Wollten mich filmen. Zeigt euch mal kurz. Vielleicht, wenn ihr sie seht. Wenn ihr sie seht. Ich frag jetzt mal kurz ab, ob die Ostboys kennen. Und dann interessiert mich, wir haben noch jemanden hier, wo mich interessiert, ob ihr den noch kennt. Sind die hier? Nee? Okay. Dann frage ich mal, kennt jemand noch den unnachahmlichen Playboy 51? Den kennt ihr? Okay, der muss kurz Breakdance machen, komm, Dicker. Der soll kurz mal Breakdance machen. Soll Playboy 51 mal Breakdance machen für euch? Playboy 51, komm mal her, Dicker. Wo bist du? Wo steckst du, Bruder? Ah, Dickerchen. Ah, Dickerchen, shimmy, shimmy, yo, shimmy, yes. Talk about bullshit city in your cup and through in stoppy. Team talk on the black man set. On to better be läuft Superman. Läuft bei dir, Playboy. Machst du kurz Breakdance? Soll er Breakdance machen oder rappen? Er kann auch sehr gut rappen. Die erkenne ich nicht ohne Kopf. Warte mal kurz. Sharing, sharing, Lady, ich hol mir Viagra. Dann klär ich die Weibers und mumms die ganze Nacht. Sharing, sharing, Lady, ich besorg Viagra. Dann bumms ich wie der Teufel. Saul, Hamdullah, Hamdullah, Kuschadasse. 2 Uhr nachts, diskutiert, heiß und nass. Hat nicht so gut geklappt heute Abend. Chefchen, sind ja deine Fans. Aber erstmal schön liebe Grüße, dass ihr alle hier seid. Meine Übersatznis hat. Erstmal an Sigi Chefchen. Digga, geh jetzt. Okay? Bis später, Playboy. Alright. Hat nicht so geklappt. Ich dachte, er haut jetzt ordentlich einen raus. Ordentlich. Ist nur so ein halber geworden. Playboy 51 aber, meine Damen. Er hat sich getraut. Er war da. Er war da. Irgendwo rennen ja auch die Ostboys rum. Dann habe ich noch jemanden gefragt, ob er heute Abend kommen kann. Aber der feine Herr hängt jetzt in Dubai rum. Deswegen kann er nicht hier sein. Aber ich sehe schon, ihr seid alle sehr versierte Rapper. Deswegen könnt ihr mit mir jetzt ein bisschen den Royal Bunker abfeiern, okay? Ah, wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Ich hab meistens eine Fahne wie Indianer, Porsche vor dem Haus, aber ich fahre mit dem Fahrer. Tut mir leid, ich bin zu breit für deine Gala. Ich chill mit 2, 3 Mai Tai in Tijuana. Nur gute Laune, wenn ich Gras hab. Ich frag den Russen, ob er mir was klar macht. Ich zieh und fliege direkt ins Nirvana. Wolke 7, Partner, mieses Panorama. Ich bin kein Styler, ich geh feiern im Pyjama. Um den Hals ne Leica wie ein Zahnarzt. Und du hast nicht mal Eier wie Veganer. Deutscher Rap, leider nur noch Blabla. Na klar, ich hab euch nicht mehr auf dem Radar. Ich bin ein Star, sagt zumindest die NASA. Aha, nenne ich Schicksal oder Karma. Doch wenn ich geh, soll jeder wissen, dass ich da bin. Wir sind ganz normale Leute, ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wir sind ganz normale Leute, ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Yeah. Leute, bei dem nächsten Track müsst ihr uns ein bisschen helfen zu singen, okay? Ja. Yeah. Nehmen wir an, diese Welt wäre fair, diese Welt wäre gerecht. Nehmen wir an, Rap wäre mehr als Gelaber, wäre mehr als Geschäft. Nehmen wir an, dass es dich nicht mehr gäbe. Nehmen wir an, du wärst weg, das wäre eine schöne neue Welt. Das wäre eine schöne neue Welt. Was? Eine schöne neue Welt. Yeah. Yeah. Na was ist denn los, Kleiner? Deutsche Rapper haben Ghostwriter. Machen auf der Bühne auch Tape-Aufweiter. Alle nur noch Statements und so weiter. In der schwulen Szene kennt man sie, weil sie gern ein viel zu kleines Hemd anziehen. Doch ich hab kein Mitleid, keine Empathie, bis eines Tages meine Seele aus dem Fenster fliegt. Und du willst da noch ein Huhn mit mir rupfen. Doch ich kann dir nur anbieten, meine Schuhe zu putzen. Um mich aufzuhalten, musst du besser Kugel benutzen. Keine Gegner, alles Huren und Nutten und Nutten. Und dann hör ich diesen Song und dann ist er mich. Denn mein Erfolg macht ihm schlechte Laune. Ist okay, doch lass die Mutter aus dem Spiel, oder? Meine alle jetzt, okay, Willi? Ich weiß noch, wie das alles begann, Dicker. Was ich tat, wie das Ding hier entstand, Dicker. Im Keller mit dem Mic in der Hand, Dicker. Jetzt kennen sie mich im ganzen Land, Dicker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. an die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft hab. Mein Lebenslauf ist unfassbar. Unfassbar. Du behauptest, ich mach das hier nur noch für den Zaster. Doch ich stepp ans Mic und rolle über Hip-Hop wie ein Laster. Ich war besonders schon als Kind. Ist nicht schlimm, solange der Kontostand noch stimmt. Ich bin nicht umsonst da, wo ich bin. Nein, tut mir leid, so einfach kommt man nicht dahin. An die Spitze aus dem Royal Bunker, Bunker. Mein Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas Schulter. Und alle neuen Rapper machen Kampfsport. Doch wir sind aus dem Bunker, Dicker. Rap ist unsere Antwort. Ich weiß noch, wie das alles begann, Dicker. Was ich tat, wie das Ding hier entstand, Dicker. Im Keller mit dem Mic in der Hand, Dicker. Jetzt kennt sie mich im ganzen Land, Dicker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. Alle! An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. Genau! Berlin, das ist Berlin. Berlin, sag mal. Könnt ihr noch ein bisschen? Also von mir aus, ich hätte da noch ein paar Songs, hätte ich noch. Vielleicht sogar noch den Arsch weg. So. Der ist euch wichtig, ne? Ohne den lasst ihr mich nicht gehen hier heute, ne? Haben wir eigentlich einen Joint auf der Bühne? Ist doch schon nach 24 Uhr fast. Okay, für den nächsten Song, Leute, lasst mich nicht hängen. Ich gehe sogar davon aus, der läuft ab morgen im Radio. So, so, also darf ich nicht verkacken und ihr dürft nicht verkacken. Vielleicht sieht man euch sogar. Guck mal, da ist so eine, hier ist so eine 360-Grad-Kamera. Das Ding hier, die sieht euch auch. Die ganze Zeit. Die hat euch popeln sehen, die hat die beiden Typen hier gesehen, die gerade fast auf die Fresse gekriegt haben von den Securities hier. Alles gesehen. Die Kamera hat alles gesehen. 360 Grad. Und Leute, ich weiß, dass Money Mark zuguckt. Das hat er mir geschickt. Frauenarzt haben bestimmt auch. Vielleicht Savage sogar in Dubai. Hallo Leute, grüß mal die Leute. Hallo! Wir sind hier bei Fritz auf dem Geburtstag. Hallo! Hi! So, Leute, wie gesagt, nicht hängen lassen beim nächsten Song. Delsi, hau mal rein. Also, den kriegen wir doch hin. Ne? Yeah. Herzlichen Glückwunsch, Fritz. Und wir machen hier eine Riesensause für dich. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder am Kopf. Ich weiß noch, damals als ich große Bild war im Block. Ich bewahre mir diese Bilder am Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder am Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal geschillt haben im Block. Ich bewahre mir diese Bilder am Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Vor 37 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß und in die Haare am Sack. Aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangen ist Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns freie Fuß zu fassen. Aber alles hat sich eben so ergeben und mein Vater. Über die will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichter. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Kopf. Ich bewahre mir diese Bilder am Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder am Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahre mir diese Bilder am Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so. Und dieses Gras-Ding, 2 Gramm auf Kombi und so. Haha, wir haben geträumt, wir wären ein Kombi und so. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball. In der Haufe-Ecke stand Jamal am Arterfall. Ob wir Spaß hatten damals? Rate mal! Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß gemalt. Uni passte nicht in meine Welt, ich war ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren eine Welt, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen und Drucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder am Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahre diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf sind viele Bilder von einem Typen mit einem silbernen Kopf. Und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden von Autos mit 1000 PS und Freunden mit Geico. Von den Brüchen, von den Nerven, von den Zeugnissen, den letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert. Ich hab's gespeichert, paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund. Doch was mir bleibt, ist die Erinnerung. Yeah. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder am Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder am Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder am Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Und ihr? Ich bewahr mir diese. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf ihr? Bewahr ich alle diese. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Und ihr? Ich bewahr mir diese. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf ihr bewahr ich alle diese. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Vielleicht kann sich besonders in Berlin der ein oder andere in dem Song wiederfinden. Die orangenen Lichter damals. Im Osten, wer von euch ist aus dem Osten? Aus dem Osten, wir sind aus dem Osten. Wir sind die Östenfighters. Wir fighten für den Osten. Was ist jetzt mit dem Joint hier eigentlich passiert? Ich hab doch schon vor einer ganzen Weile nach dem Joint gefragt. Ich werde schau noch mal, was da los ist. Gibt's doch gar nicht, Alter. Ich streike jetzt. Ich mache nicht mehr weiter. Das ist doch doof. Shit. Normalerweise, wenn ich in Berlin sowas sage, dann fliegen hier die Joints aber hier auf die Bühne hoch. Joints, BHs, Kondome. Wow. Becher. Oh. Jetzt kommt aber gleich jemand runter und verprügelt euch. Davon müsst ihr jetzt ausgehen, wenn noch mehr so eine Sachen geflogen kommen. Nur die weichen Sachen. BHs, Joints. Aber Joints nur mit Gras, kein Hasch, nur die weichen Sachen. Was war das denn? Die ganzen, falls was von Wert fliegen sollte, bitte immer an mich. Was ist das denn da? Was ist das? Du bist ja hier! Komm mal hoch! Money Mark ist hier! Frauenarzt ist auch live hier gerade am Start, auf der, hier im Bild, mit Bild und Ton gerade. Frauenarzt auch, grüß dich mal hier. Lecker! Schön, dass du da bist. Geh nach hinten zu Tanju. Oder? Der ist da hinten, Dicker. Yeah. Playboy 51 ist da hinten, Dicker. Money Mark ist hier, meine Damen und Herren. So. Wenn ihr euch fragt, was würde Money Mark jetzt gerade tun? Sido-Konzert gucken hier heute Abend. Wie ihr. Dasselbe wie ihr. Ist ja geil. Money Mark, meine Damen und Herren. So, wollen wir mal weitermachen, weil wir sind ja beim Radio. Und da muss man ja auch das Klischee bedienen. Man muss ja ein bisschen Radio spielen. Deswegen würde ich jetzt von euch verlangen, dass ihr alle mal die Hände nach oben streckt. Aber beide Hände. Zwei Hände pro Person. Wer advanced sein möchte, kann gerne die dritte Hand mit hochheben. Alle jetzt. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Ast. Wir laufen rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer. Sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz. Ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein. Mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren. Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen. Lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr. Langsam haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt ich heb ab. Alle Hände hoch, komm schon. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen. Wie was, wie was? Wie ein Astronaut. Oh, yeah. Ich seh die Welt von oben. Der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren. Oh, wie was? Wie ein Astronaut. Genau. Im Dunkel der Nacht. Hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre ich nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt über dem Boden. Ich heb ab, ich zähl mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Wie was, wie was? Wie ein Astronaut. Yeah. Oh. Ich seh die Welt von oben. Der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren. Oh. Wie was? Wie ein Astronaut. Und alle jetzt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wie was, wie was? Wie ein Astronaut. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Wie was, wie was? Alles. Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein? Hier würde ich gerne.